Bruder Tier. Auch das Alter ist Teil der Feldforschung. Wir sind alle Debütanten, wenn nicht Dilettanten des Todes. Friederike Mayröcker, 1924 bis 2021. Schade, dass man den Angehörigen wenig davon weitergeben kann. Denk daran, was ich dir gesagt habe, mahnte meine Mutter. Ach, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke. Es wäre so schön, man könnte sich mit den alternden Nachkommen übers Altern unterhalten. Ach nein, dafür müsste man 100 Jahre alt werden. Dann gäbe es eine gemeinsame Erfahrung. Die Ahnenfiguren von Borneo fallen mir ein. Meine Ergriffenheit, als ich sie in den Berliner Staatlichen Museen zum ersten Mal sah. Eigentlich verstehe ich Skulpturen generell so als Ahnenfiguren, als Bündelung von Kraft auch, wie die Nagelfetische, lebendig in einer Aura von Gedenken und Dankbarkeit. Und ich sehe mich wandern im Neandertal, Jägerin und Sammlerin mit der Vorliebe für Rohkost, Höhlen und den Aufenthalt im Freien. Äffchen haben sie mich in Remlingen als Kind genannt. Es war das einzige Mal, dass mein Vater in die Schule ging, um sich zu beschweren. Es war eine Schande, arme Eltern. Ich habe dann Affen zu meinen Lieblingstieren erkoren, besonders Gorillas. Diane Fossey, 1932 bis 1985, ist eine der Heldinnen in meinem Pantheon. Diane Fossey, Gorillas in the Mist, 1983. Damals war der Affenvergleich nur Beschimpfung. Darwin hatte sich in Remlingen noch nicht durchgesetzt. Du kannst ja meinetwegen vom Affen abstammen, ich nicht, war einer von Fatis Scherzen. Kuh, Schwein, Ziege, Schaf, Gans, Huhn, so beschimpfte man sich. Was für eine elende Kultur. Wie können wir das überwinden? Viele Menschen sind ja tierlieb, fühlen sich gern überlegen, aber du Hund ist immer verächtlich gemeint. Pferde und Katzen sind ausgenommen, Vögel auch, bis aufs Vögeln. Wenn du einen Vogel hast, lass ihn frei. Bruder Tier, ja, sehr schön, du stirbst für mich. Ich jage dich, fresse dich, quäle dich, sperre dich ein, rotte dich aus. Auch der Papst, der sich Franziskus nennt, isst ein- bis zweimal in der Woche Fleisch oder Fisch. Fressen und gefressen werden, so ist das nun mal. Die schwarze Galle der Bitterkeit kommt hoch, die Scham auch, dass ich hier so gemütlich sitze, während jede Sekunde weiter gemordet wird, Mensch und Tier. Schandbar, dass ich nichts tue. Was sollte ich schon tun? Ich unterschreibe, spende, versuche einen minimalistischen Lebensstil. Das Mindeste.